fremd, wenn man sich enthemmt. Eng und dicht umschlungen, einfach gehen lässt. Das ist mir so neu, so ganz ohne Scheu. Zu tun, was man gerne tut und sich auch noch freuen. Ich bin verklemmt, war nie enthemmt, doch ich wär so gern dabei. Bei dieser wilden, bei dieser wilden, bei dieser wilden Schweinerei. Ich würde es treiben, wollüstig treiben, ich wäre mittendrin. Ich hätte nur eins, ich hätte nur eins, ich hätte nur eins. Schwein, halte mich da raus, aus dem Wüsten treiben. Ich bin wohl erzogen, nein, nein, nicht verlogen. Wird nur gerne wissen, was sie dort so tun. Ich bin verklemmt, war nie enthemmt, doch ich wär so gern dabei. Bei dieser wilden, bei dieser wilden, dieser wilden Schweinerei. Ich würde es treiben, wollüstig treiben, ich wäre mittendrin. Ich hätte nur eins, ich hätte nur eins, ich hätte nur eins im Sinn. War nie enthemmt.